Heimweg kam ich an einem Tanzlokal vorüber, aus dem mir, heiß und roh wie der Dampf von rohem Fleisch, eine heftige Jazzmusik entgegenscholl. Ich blieb einen Augenblick schnuppernd stehen, roch an der blutigen, grellen Musik und witterte böse und lüstern die Atmosphäre dieser Säle. Untergangsmusik. Im Rom der letzten Kaiser muss es ähnliche Musik gegeben haben. Ehrlicherweise musste ich mir jedoch sagen, dass diese Musik eine große Aufrichtigkeit besaß. Sie hat etwas Negerhaftes Amerikanisches. Strahlt eine kindlich frohe Laune aus. Würde Europa auch so werden? Waren wir alten Kenner und Verehrer der einstigen echten Musik, der ehemaligen echten Dichtung, bloß eine kleine, dumme Minderheit von Neurotikern, die morgen schon vergessen und verlacht würden? War das, was wir Kultur, Geist, Seele nannten, schon lange tot? War es vielleicht überhaupt nie echt und lebendig gewesen? Dann nahm ich das alte Stadtviertel wieder auf. Unwirklich stand im Grau die kleine alte Kirche. Ich blickte zu der Mauer hinüber und wünschte heimlich, der Zauber der spöttisch tanzenden Lichtbuchstaben möge erneut beginnen. Was hat darauf gestanden? Eintritt nicht für jedermann, nur für Verrückte. Doch gelassen sah die dunkle steinerne Wand mich an. Nirgends ein Tor, nirgends ein Spitzbogen, nur dunkle, stille Mauer. Ja, dann schlaf wohl, Mauer. Ich wecke dich nicht. Die Zeit wird kommen, da sie dich einreißen oder dich mit ihren habgierigen Firmenschildern bekleben. Aber noch bist du da. Noch bist du schön und still. Und bist mir lieb. In diesem Augenblick tauchte aus einer schwarzen Gassenschlucht mit müden, schweren Schritten ein Mensch auf. Über die Schulter trug er eine Stange mit einem Plakat. Vor dem Bauch hatte er eine offene Lade, wie sie Jahrmarktsverkäufer tragen. Hey Sie! Einen Augenblick bitte. Was steht denn auf Ihrem Plakat? Könnten Sie die Stange etwas mehr ins Licht halten? Anarchistische Abendunterhaltung. Magisches Theater. Eintritt nicht für jedermann. Genau Sie habe ich ja gesucht. Was ist das mit Ihrer Abendunterhaltung? Wo ist sie? Wann findet sie statt? Nicht für jedermann. Nicht für jedermann. Halt! Warten Sie nicht doch! Was haben Sie da in Ihrem nicht Kasten? Ich will Ihnen etwas abkaufen. Da, nehmen Sie. Der Mann zog ein kleines Büchlein aus seinem Kasten und hielt es mir hin. Dann war er, noch bevor ich Geld hervorgesucht hatte, seitwärts in einem Torweg verschwunden. Komischer Kauz. Plötzlich war ich sehr müde und hatte das Gefühl, es sei gut, jetzt heimzukommen in meine Vorstadtgasse, zu den kleinen, sauberen Mietshäusern, in denen hinter etwas Rasen und Efeu die Beamten und Rentner wohnen. Meine kleine Scheinheimat. Wo der Lehnstuhl und der Ofen, das Tintenfass und die Malschachtel, der Novalis und der Dostojewski auf mich warteten, so wie auf andere, auf richtige Menschen, wenn sie heimkommen, die Mutter oder Frau. Die Kinder, die Mägde, die Hunde, die Katzen. Als ich den nassen Mantel auszog, fiel mir wieder das kleine Buch in die Hände, ein dünnes, auf schlechtem Papier gedrucktes Jahrmarktsbüchlein. Und mit Verwunderung und plötzlich aufschießendem Schicksalsgefühl las ich auf dem Umschlag den Titel »Traktat vom Steppenwolf«. Nicht für jedermann. Es war einmal einer namens Harry genannt, der Steppenwolf. Es war einmal einer namens Harry genannt, der Steppenwolf. Er hatte vieles von dem gelernt, was Menschen mit gutem Verstande lernen können. Was er aber nicht gelernt hatte, war dies, mit sich und seinem Leben zufrieden zu sein. Es gefiel ihm, seine kleinen Laster und Extravaganzen zu haben, sich als Sonderling und Genie zu fühlen. Doch mitten in der erreichten Freiheit nahm Harry plötzlich wahr, dass seine Freiheit ein Tod war. Dass er in einer immer dünner werdenden Luft von Vereinsamung und Beziehungslosigkeit langsam erstickte. Statt sich nun bei jeder Schwierigkeit wehleidig auf seinen dummen Steppenwolf hinauszureden, wäre Harry, so scheint es uns, Genie genug, um das Wagnis der Menschwerdung zu versuchen. Genie genug, um das Wagnis der Menschwerdung zu versuchen. Sei es, dass er einen unserer kleinen Spiegel in die Hand bekomme, sei es, dass er den Unsterblichen begegne oder vielleicht... Oder vielleicht in einem unserer magischen Theater dasjenige finde, wessen er zur Befreiung seiner verwahrlosten Seele bedarf. Der Morgen gähnte schon durch die Scheiben. Der bleierne, verdammte Morgen eines Winterregentages, als ich zu Ende gelesen hatte. Mir fiel ein, dass ich vor einigen Wochen einmal in der Nacht ein etwas sonderbares Gedicht aufgeschrieben hatte, das ebenfalls vom Steppenwolf handelte. Ich, Steppenwolf, trabe und trabe, die Welt liegt voll Schnee, vom Birkenbaum flügelt der Rabe, aber nirgends ein Hase, nirgends ein Reh. Ich wäre der Holden so von Herzen gut, fräße mich tief in ihre zärtlichen Keulen, tränke mich satt an ihrem hellroten Blut, um nachher die ganze Nacht einsam zu heulen. Und nun trab ich und träume von Rehen, tränke mit Schnee meine brennende Kehle, trage dem Teufel zu meine arme Seele. Da hatte ich nun zwei Bildnisse von mir in Händen, das eine ein Selbstbildnis in Knittelversen, traurig und angstvoll wie ich selbst, das andere kühl und mit dem Anschein hoher Objektivität gezeichnet, von einem Außenstehenden, der mehr und doch auch weniger wusste als ich selbst. Und diese beiden Bildnisse zusammen hatten beide recht, zeichneten beide ungeschminkt meine trostlose Existenz, die Unerträglichkeit und Unhaltbarkeit meines Zustandes. Schluss, ein für allemal Schluss, dieser Steppenwolf muss sterben. Oder er muss geschmolzen im Todesfeuer einer erneuten Selbstschau sich wandeln und eine neue Ich-Werdung begehen. Dieser Vorgang der unerbittlichen Selbstschau war mir nicht neu und unbekannt, ich hatte ihn mehrmals schon erlebt, in Zeiten der äußersten Verzweiflung. Jedes Mal war dabei mein jeweiliges Ich in Scherben zerbrochen. Jedes Mal war dabei ein Stück meines Lebens verloren gegangen. Das eine Mal hatte ich meinen bürgerlichen Ruf samt meinem Vermögen verloren. Das andere Mal war über Nacht mein Familienleben zusammengebrochen. Meine geisteskrank gewordene Frau hatte mich aus Haus und Behagen vertrieben. Liebe und Vertrauen hatten sich plötzlich in Hass und tödlichen Kampf verwandelt. Mitleidig und verächtlich blickten die Nachbarn mir nach. Beruflos, familienlos, heimatlos. Ein beständiger Abstieg. Und wiederum, Jahre später, nachdem ich mir mühsam ein neues asketisch-geistiges Leben und Ideal gebaut hatte, da war auch diese Lebensgestaltung wieder zusammengebrochen und hatte ihren Sinn verloren. Bei allen Teufeln, es gibt keine Macht in der Welt, die von mir verlangen kann, diese Mühle der Leiden noch einmal durchzumachen. Ins Bett nahm ich meinen Entschluss mit, meinem Dasein ein Ende zu machen. Ganz zu äußerst aber an der letzten Grenze des Bewusstseins im Augenblick des Einschlafens blitzte sekundenschnell jene merkwürdige Stelle des Steppenwolf-Büchleins vor mir auf, wovon den Unsterblichen die Rede war.